was von mir wissen, kennst du nur den Weg zurück. Doch noch nicht mal bis zum Anfang, denn da warst du nicht dabei. Brüllst mich an, du bist ein Punk, du bist mir allerlei. Du bist voll, voll Proll, immer nur besoffen, nur im Suff kannst du noch hoffen. Du bist voll, voll Proll, im Falle eines Falles ist Randale für dich alles voll. Es gibt wirklich mehr zu reden, ja wirklich mehr zu sehen. Doch du bist schon wieder auf dem Wege, nichts mehr zu verstehen. Du bist voll, voll Proll, immer nur besoffen, nur im Suff kannst du noch hoffen. Du bist voll, voll Proll, im Falle eines Falles ist Randale für dich alles voll Proll. Im Falle eines Falles ist Randale für dich alles, du bist voll.